Ich müsste lügen zu sagen, du würdest mir fehlen. Der Befehl wird verweigert. Und wenn dein Bild aufblitzt, dann fällt kein Regen. Das Gewitter zieht weiter. Warten wir.